Die derzeitige Agrarpolitik sei unökologisch, ungerecht und ineffektiv. So beschreiben es der Bund für Umwelt- und Naturschutz und die Heinrich-Böll-Stiftung. Für sie ist klar, die EU-Agrarpolitik muss sich ändern. Sie muss menschen-, tier- und klimafreundlicher werden. 60 Milliarden Euro gibt die EU jedes Jahr für die Landwirtschaft aus. Das sind 114 Euro pro EU-Bürger. Doch das Geld fließt vor allem an die großen Betriebe, die viel Land haben. Die kleinen und mittleren Betriebe seien die Leidtragenden, kritisiert der BUND-Vorsitzende Hubert Weiger. Man müsse weg von den pauschalen Zahlungen pro Fläche. Bäuerinnen und Bauern sollten Geld bekommen für die artgerechte Haltung von Tieren, für den Schutz von Vögeln und Insekten sowie von Gewässern und des Trinkwassers. Eine Forsa-Umfrage im Auftrag des BUND und der Heinrich-Böll-Stiftung zeigt, dass 80% der Befragten dafür sind, die Bauern für Leistungen wie Natur, Gewässer und Klimaschutz staatlich zu fördern. 3/4 der Befragten empfinden das Höfesterben als großes Problem und sind dafür, mittlere und kleine Betriebe zu unterstützen. Der BUND und die Heinrich-Böll-Stiftung hoffen darauf, dass die EU ihre neue Agrarpolitik ab 2021 grundlegend ändert. Die Diskussion über die künftige Landwirtschaftspolitik ist bereits im Gange.